als große Teppiche auf Tischen, eine Tradition des Wohnungsschmucks, besonders im Norden Europas, so gebraucht. So auch im Norden Deutschlands, denn durch die seefahrenden Handelsbetriebe kamen schon früh Waren aus aller Welt, wie auch diese Perserteppiche, in diese Gegenden. Heute bedürfen Tische, Wände und Böden nicht mehr Schutz und Schmuck, Wärme und Stille, einzig durch diese gewobenen Unikate. Längst haben Spannteppiche und auch Laminat die einstigen Böden verschönert und isoliert und damit Perserteppiche zum großen Teil als Nutzgegenstand ersetzt. Nun ist er reines Schmuckwerk, der Orientteppich. Und somit geht der Wert des einzelnen Stückes wegen der fehlenden Nachfrage zunehmend leider ein bisschen mehr verloren. Der Perserteppich wird zum Sammlerobjekt. Schauen wir uns Tradition und Herstellung dieses Kunsthandwerkes einmal genauer an. Orientteppiche, wie ihr Name schon besagt, werden im Orient gewebt und geknüpft. Das als Teppichgürtel bekannte Gebiet, in dem sie hergestellt werden, geht von Marokko über Nordafrika und bis nach Zentralasien. Aus Wolle und Seide, mit einer festen Unterstruktur aus Baumwolle hergestellt, bestimmen Farben und Muster die einzelnen Teppichtypen. Es gibt Bodenteppiche, die einen ganzen Raum ausfüllen können, und islamische Gebetsteppiche, die nur zum Gebet ausgerollt werden, jüdische Tora-Schreinhüllen und christliche Orientteppiche mit religiösen Motiven. Nicht geklärt ist bis heute, ob das Teppichknüpfen zuerst in festen Siedlungen entwickelt wurde oder eher von Nomaden, deren Geschichte bis ins 5. Jahrhundert vor Christi zurückreicht. Es ist anzunehmen, dass Letztere mit ihren Wanderbewegungen die Technik der Teppichherstellung weiter verbreitet haben. Als Ursprungsregion wird oft das armenische Hochland in Zentralasien angenommen. Wikipedia besagt auch, dass die kulturelle Auseinandersetzung mit dem Oströmischen Reich, die islamische Gebietserweiterung, das Eindrängen fremder Völker wie der Mongolen sowie Kriege zwischen dem Osmanischen Reich und dem Persischen das Kunsthandwerk des Teppichknüpfens in den Kerngebieten des Teppichgürtels tiefgreifend beeinflusst haben. Mit dem Aufkommen des Islam entwickelte sich der Knüpfteppich unter dem Einfluss der islamischen Kunst zum dem Textil, das unter dem Namen Orientteppich oder islamischer Teppich bekannt ist. Die Kunst des Teppichknüpfens gehört zu den ältesten kulturellen Leistungen der Menschheit. Die traditionelle Kunst des Teppichknüpfens in Fars, Kaschan und Aserbaidschan wurden 2010 in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit der UNESCO aufgenommen. Bis heute werden Orientteppiche meist in traditioneller Handarbeit hergestellt. Schon frühe Teppiche wurden mit symmetrischen und asymmetrischen und asymmetrisch in Schlingtechnik geknüpften Knoten hergestellt. Die unterschiedlichen Knotentypen in den frühesten bekannten Teppichen, die an weit voneinander entfernten Orten gefunden wurden, deuten an, dass die Knüpftechnik sich gleichermaßen an unterschiedlichsten Orten entwickelt hat. Der Kunsthistoriker und Islamforscher Kurt Erdmann nimmt an, dass die ersten Teppiche mit geknüpftem Flor von Nomadenhirten geknüpft und anstelle von Tierfellen verwendet wurden, um den Boden der Zelte vor Kälte zu schützen. Er fand Knüpfteppichherstellung nur in bestimmten geografischen Gebieten zwischen dem 30. und 45. Breitengrad. Das Klima dort bedurfte des Schutzes vor der Bodenkälte. Man konnte in diesen Steppen Herdenvieh halten, aber nicht genügend Tierfelle für den Bodenbelag erjagen. Nach der Entwicklung dekorativer Muster durch das Einknüpfen unterschiedlich gefärbter Garne, so Erdmann, sei der lange Teppichflor immer kürzer abgeschoren worden, damit das Muster klarer hervortreten konnte. Der Wissenschaftler Stopin fand eine Anzahl von Messern, wie sie von turkmenischen Knüpfern zum Teppichflorscheren verwendet werden. Und zwar fand er sie in bronzezeitlichen Frauengräbern Südwest-Turkestans, sodass er auf eine Teppichherstellung bereits in dieser Zeit, nämlich der Bronzezeit, schloss. Die Motive in den Teppichen ähneln denen auf alten Töpferwaren aus der gleichen Region und Zeit. Aber die Ursprünge der Teppichknüpferei reichen sicherlich noch sehr viel weiter in die Vergangenheit zurück. Mit einiger Sicherheit ist der Ursprung der Web- und Knüpftechnik in der Herstellung von Flachgeweben wie beim Kelim in Zentral- und Mittelasien zu suchen. Flechten ist die Vorstufe des Webens, ein dichtes, flaches Gewebe ohne Flor, Teil des nomadischen und bäuerlichen Alltags eben. Was ist ein Perserteppich? Der persische Teppich, im deutschen Sprachraum Perserteppich genannt, gilt als Grundbestandteil der persischen Kunst und Kultur. Hergestellt wird er im Iran und in umgebenden Gebieten des ehemaligen Perserreiches. Innerhalb der Gruppe der sogenannten Orientteppiche hebt sich der persische Teppich besonders durch Vielfalt und künstlerische Qualität in Farben und Mustern ab. Die traditionelle Kunst des Teppichknüpfens in Fars und Kaschan, Persien, als immaterielles Kulturerbe der Menschheit bedeutet, dass wir nun besonders gute Beispiele der Orientteppichtradition in diesen Regionen finden und suchen sollten und uns mit der Geschichte dieser Gegend auch befassen wollen. Beziehungsweise mit diesen persischen Teppichen eben. Persische Teppiche unterschiedlicher Art wurden zur gleichen Zeit von Nomadenstämmen, Dörfern, städtischen und Hofmanufakturen geknüpft. Dieser Einteilung nach gesellschaftlichen Schichten, für die Teppiche hergestellt wurden, steht für eine unterschiedliche, gleichzeitig nebeneinander bestehende Tradition und spiegelt die lange und reiche Geschichte Irans und der dort lebenden Völker wider. Die Teppiche aus den Hofmanufakturen der Safavidischen Safaviden in Isfahan im 16. Jahrhundert sind besonders für ihre vielfältigen, reichen Farben und künstlerischen Muster weltberühmt. Die safavidischen Motive und Muster beeinflussen die Hofmanufakturen der umliegenden Großmächte der islamischen Welt und wurde bereits während des gesamten späten Perserreiches bis hin zur letzten kaiserlichen Dynastie des Iran hergestellt. Benannt werden sie nach den Städten und Marktzentren wie Tebris, Kerman, Mashhad, Kaschan, Isfahan, Nain und Gom, jeweils durch Techniken, Materialien, Farben und Muster charakterisiert. Nomaden und Einwohner ländlicher Dörfer knüpfen Teppiche mit kräftigeren, mit manchmal gröberen Mustern, die als die authentischsten und traditionsverbundensten Teppiche des Irans angesehen werden. Während Zeiten politischer Unruhen oder unter dem Einfluss kommerzieller Produktion erlebte dieses Kunsthandwerk Perioden des Niedergangs. Als besonders schwerwiegend erwies sich die Einführung synthetischer Farben in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die die damalige Teppichqualität deutlich minderte. Man kehrte zu den Naturfarben zurück. Teppichknüpfen spielte auch heute noch eine wichtige Rolle im Wirtschaftsleben des modernen Iran. Die moderne Produktion ist durch traditionelle Färbekunst mit Naturfarben und traditionellen Muster gekennzeichnet, aber auch durch die Erfindung neuer Muster. Handgeknüpfte persische Teppiche werden seit ihrer ersten Erwähnung in antiken griechischen Schriften bis in die heutige Zeit als Objekte von hohem künstlerischen und Gebrauchswert und Prestige in aller Welt geschätzt. Wer mit ihnen lebt, wird auf vielen Ebenen bereichert werden. Unser Gespräch mit Thomas Michel vom Teppichhaus Michel in Wiesbaden, Deutschland, soll Sie anregen, sich mit Orientteppichen anzufreunden und vielleicht zu einem eigenen unverbindlichen Besuch anregen, der stets mit einem Gespräch umgeben von vielen Beispielen dieser schönen Kunsthandwerkstradition ist. In den Ländern der Herstellung ist dies meist mit einer Tasse Tee verbunden oder mit mehreren. Aber auch in den Ländern Europas ist man für ihr Interesse mit Informationen und Geschichten für sie da. Vielleicht bringt es sie auch zur Beschäftigung mit der Teppichkunst und macht sie letztlich auch zum Sammler, zumindest zum Liebhaber. Bitte begleiten Sie mich gern zu diesem Besuch in einem alteingesessenen deutschen Teppichgeschäft und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Thomas Michel, der uns dieses Gespräch gewährt hat. Am Mikrofon Ihre Susanne Nielsen. Wir sitzen im Kulturspiegel. Ich bin die Susanne Nielsen und vor mir sitzt Thomas Michel in einem wunderschönen Geschäft voller Teppiche aus aller Welt. Und Sie kommen aus einer Dynastie der Teppichhändler. Ist das richtig? Ja, wir sind immerhin, ich bin immerhin vierte Generation und ja, das ist toll. Seit über 115 Jahren in Wiesbaden. Die Großmutter, Großvater, Urgroßvater, aber auch Brüder, nicht? Ich glaube, es gab mehrere Geschäfte, nicht? Nicht nur eins. Ja, wir waren eines Tages mal vor 25 Jahren immerhin fünf Geschäfte in Wiesbaden, alles mit feinen und schönen Teppichen. Und das hat sich geändert. Warum? Wie ändert sich die Teppichszene und wo sind Sie früher gegangen und haben, ich weiß, Sie waren in den USA und haben auch Teppiche wieder zurückgekauft, nicht? Naja, es gab natürlich auch irgendwann mal Boomzeiten und diese Boomzeiten waren so in den 80er Jahren bis zu den 90er Jahren und da haben wir in der ganzen Welt Teppiche gekauft, weil einfach die Nachfrage hier so groß war. Riesengroß. Und wie ändert sich der Geschmack der Leute? Sagen die auf einmal, dieses Stück ist etwas, was mir zu bunt ist oder will was anderes? Wird auch ins Geschäft gegangen und gesagt, können wir das austauschen? Gibt's das? Das gibt's schon. Wir nehmen ja auch Stücke wieder in Zahlung, wenn jemand die Einrichtung halt nicht mehr so dem Teppich passt. Das machen wir auch und wir versuchen auch die neuzeitlichen Stücke den Leuten schmackhaft zu machen. Alles hat eine gewisse Zeit, wo Trend ist und wenn der Trend vorbei ist, dann muss man sich halt auch wieder etwas anpassen. Teppich werden immer wieder gebraucht, natürlich nicht mehr so in dem Maße, wie das mal vor 30 oder 40 Jahren war. Wenn man Teppiche sucht und schöne Stücke sucht, dann muss man auch reisen. Reisen Sie. Ja, das ist eine unserer Markenzeichen unserer Firma Teppich Michel in Wiesbaden. Wir reisen in der ganzen Welt und haben natürlich Stücke, ob das jetzt China ist, in Zentralchina oder auch in Pakistan oder in Afghanistan. Wir sind in Persien stark präsent gewesen. Wir haben Produktionen in Nepal, die haben wir heute noch. So können wir in der ganzen Welt wunderbare Stücke finden. Wir haben eine ganze Menge Antiquitätenteppiche, Stücke, die aus anderen Generationen stammen, mit einer besonderen Marke versehen waren. Marke bedeutet natürlich, dass die Menschen dort ihre Kunst und ihren Stil in diese Teppiche verewigt hat. Und das haben wir gekauft, günstig, und haben das hier auch weiter günstig verkaufen können. In den letzten Jahren waren so auch zusammengestückelte Teppiche plötzlich in Schaufenstern, nicht nur in Ihrem. Was war das? Ja, das war eine Idee gewesen, kaputte und alte Teppiche, die jetzt nicht mehr ganz vorhanden waren, noch kleiner zu schneiden und Patchwork draus zu machen. Und das war sicherlich eine interessante Marktidee und wir haben diese Teppiche auch gehabt und haben sie gut verkauft. Jetzt geht man wieder zurück zu dem traditionellen Muster? Ja, gut, es ist jetzt viel in dem etwas ruhigeren Bereich gefragt. Also der ältere Teppich. Sie hatten mir gesagt, dass so in den 30er Jahren sehr bunte waren. Und je älter ein Teppich ist, desto weniger intensiv ist das Muster. Kann das sein? Ja, momentan wird gesucht, etwas nicht mehr ganz so voll ist im Teppichfeld. Und da gibt es viele nomadische Sachen, die früher immer spärlich vom Muster gearbeitet worden sind, die sehr, sehr schön sind. Dann gibt es Sachen, die halt auch von Designern entworfen werden und produziert werden. Das ist wie in der Möbelindustrie, aber auch genauso wie bei den Bildern. Ja, ja. Wenn Sie sich die Bilder aus dem 19. Jahrhundert ansehen und sehen sich die modernen an, oder selbst Paul Klee, der heute ja auch eine Antiquität ist, oder Jawelensky. Und so verschiebt sich die Kunst beim Malen genauso wie beim Teppich. Und wenn Sie jetzt reisen, ist das ein bestimmtes Ziel? Schauen Sie sich neue Gebiete an oder gehen Sie in alteingesessene Teppichlandschaften sozusagen und sagen, da sucht man oder sucht man speziell etwas? Wie ist das? Ja, die Welt hat sich stark gewandelt, gerade in den Bereichen China und auch in Persien hat sich einiges gewandelt, aber in China ist ja ein Sprung vom 19. ins 21. Jahrhundert geschehen. Das sind viele Dinge sind vollkommen abgebrochen. Wir sind aber immer wieder auf der Suche in den Ländern. Das ist immer wieder spannend. Dann gibt es Länder, die kann man wunderbar bereisen. Und dann gibt es Länder, da ist es schwierig geworden, wie zum Beispiel in Afghanistan. Ja, Kriegszustände sind auch schlecht. Ja. Genau. Das ist nicht so Ihr Gebiet, jetzt ein Krisengebiet aufzusuchen unbedingt. Muss ja, nicht sein. Wir sind da manchmal ein bisschen großzügiger, als unsere Familie das gerne sieht. Ja. Aber das machen wir dann auch ab und zu mit. Also Sie erzählen jetzt nicht irgendwelche Anekdoten, wo die Kugel durchs Fenster kam. Nein, das ist nicht so toll. Nein, so dramatisch war es eigentlich nie gewesen. Aber wir haben schon dramatische Situationen miterlebt. Aber das gehört halt zu dem Beruf dazu. Was ist denn dramatisch? Was passiert denn, was dramatisch ist? Ja, dramatisch ist zum Beispiel gewesen in Pakistan, dass wir plötzlich in einen Aufstand gekommen sind und waren froh, dass der Wagen verschlossen war und wir uns dann durch ein Gewühl an Menschen dann doch noch retten konnten. bei aufgewühlten Menschenmassen ist das halt immer ein bisschen gefährlich. Aber ja. Gut, geschieht viele. Kann auch nach Hause kommen. Oder man eine Notlandung gemacht in China mit einem Flugzeug, wo die Maschinen ausgefallen sind. So toll. Also so ein paar Dinge erlebt man als Teppichhändler dann auch. Und ruft man dann nach Hause an und sagt, mein Schatz, es wird noch etwas länger dauern, wir hängen hier irgendwo fest, die Hängebrücke ist gebrochen, man kann jetzt nicht zurück. Gibt's ja, das gibt es natürlich auch. Also manche Reisen, die früher waren, haben wir vielleicht mit 3 Wochen angesetzt und sind erst nach 5 Wochen wiedergekommen. Mhm. Da war die Kommunikation mit dem Handy natürlich nicht so schnell. Da gab es schon mal ein bisschen Beunruhigung, aber... Ja, man passt sich dann immer an. Sie sind heute, man hat sich immer angepasst. Naja, also und ich weiß von einer Schule, die Sie da so, also es gibt auch gute Projekte, die dann so unterwegs passieren. Das heißt, Sie wollen eigentlich Teppiche kaufen, aber Sie haben dann plötzlich ein Kulturprojekt mit auf dem Plan. Naja, es ist ja so, wenn man natürlich mit Ländern viel zu tun hat, wie zum Beispiel mit Nepal, und dann freut man sich natürlich, wenn man da auch helfen kann. Und da haben wir jetzt eine zweite Schule mit initiiert und gebaut, bauen lassen natürlich, und haben auch andere Freunde dazu gewonnen, die damit investiert haben. Das ist ja im Leben immer so geben und nehmen. Die Menschen machen sich eine riesen Mühe mit den Teppichen, und wenn wir hier so viel verdient haben, dass wir da wieder was abgeben können, dann machen wir das natürlich gerne. Und das sind natürlich auch interessante Geschichten, die man weiter verfolgen kann. Also ich glaube, wenn man in so einen Laden kommt, in ein Geschäft kommt wie Ihres, dann hat auch jeder Teppich irgendwo eine Geschichte, oder? Ja, und das ist das der Reizvolle, gerade im kleineren Einzelhandel, dass man den Teppich nicht als Massenprodukt sieht, sondern einfach auch dann nachverfolgen kann, woher er kommt, von welcher Familie, können wir manchmal sagen, woher er stammt. So viel interpretiert auch vom Muster her, von den Geschichten, die damals mir die Menschen auch erzählt haben, was sie als Geschichte in diesen Teppich verewigt haben. Das ist einfach ein spannendes Feld. Können Sie ein Beispiel nennen für eine Geschichte, die um einen Teppich kreist oder in einem Teppich verewigt wurde? Ja, bei den nomadischen Teppichen ist meistens links und rechts die Familiengeschichte von Frau und Mann wiedergespiegelt. Da hat auf der rechten Seite hat etwas mehr Reichtum gehabt, da wurden etwas mehr Tiere gemacht, etwas mehr Herden. Auf der linken Seite waren dann andere Zeichen, die dafür gesagt haben, dass mehr Geisteswissenschaften auch drin waren. Das kann man alles in diesen Teppichen auch nachlesen. Gibt es auch Situationen, wo Sie sagen, das würde ich niemals dir wegnehmen können, weil da diese Geschichte ist? Also kommt der Geschäftsmann ist getrennt von dem mit den Emotionen, die sagt, also ich fühle jetzt für dich oder gegen dich, also ich möchte lieber das Geschäft machen, oder ist auch irgendwo das Humanitäre, spielt da eine Rolle? Wenn man Leuten helfen will, dann tut man es ja aus humanitären Gründen, nehme ich an. Naja, der Handel lebt natürlich davon, dass man wieder was kauft und etwas verkauft. Klar. Das ist halt so. Davon leben wir halt. Absolut. Aber ich habe ein kleines Erlebnis auch in Lhasa gehabt. Also das ist jetzt in Tibet Hochland. Mhm. Und da habe ich in einem Geschäft die schönsten Teppiche gesehen. Satteldecken, wunderschöne Sachen. Und ich hatte ein Agenturbüro dabei und hatte mir alles angeschaut in Ruhe und habe gebeten, mit dem Geschäftsinhaber zu verhandeln, dass wir alle Teppiche nehmen. Und daraufhin ist der Teppichinhaber weggegangen und war beleidigt. Und dann haben wir danach geforscht, was jetzt ist. Wir wollten doch etwas kaufen. Und er sagte, nein, wenn jemand sein ganzes Vermögen ihm nehmen will, ist er halt nicht mit einverstanden. Also haben wir nach langen Verhandlungen, hat er uns dann erlaubt, einen kleinen Teil von seinen Stücken, die er eigentlich alle zum Verkauf hat, kaufen zu dürfen. Und ja, waren wir dann glücklich und zufrieden, haben die gekauft. Also es ist eine kulturelle Sache, nicht? Ja, das ist auch, ist es nicht geht so auch um Gesicht verlieren und es geht auch um Ehre. Ja. Wird viel Tee getrunken in Ihrem Metier? Das wird schon viel Tee getrunken, und es ist auch nicht alles mit Vernunft zu sehen. Ja, natürlich. Das hier sind die Leute immer interessiert, so viel wie möglich zu verkaufen. Und in vielen Ländern wird verkauft, um zu leben und auch Spaß zu haben. Da wird ein bisschen gehandelt, wird das gemacht. Und wenn man dann plötzlich alles haben will, dann stößt man dann auf Kritik und dann wird halt auch gar nicht verkauft. Das passiert auch. Ne? Ja. Und ist man dann ein bisschen enttäuscht? Ach, man ist nie enttäuscht. Das ist ja einfach so. Natürlich würde man gern das Stück, was einem gefallen hat, erwerben. Aber man muss sich diesen Kulturen halt anpassen. Klar. Haben Sie ein Lieblingsstück? Haben Sie Lieblingsstücke? Leben Sie mit Teppichen? Ich lebe natürlich schon mit Teppichen, aber es ist ja so, wenn man so viele Teppiche schon in der Hand hatte, dann ist jeder Teppich ein kleines Lieblingsstück. Ja. Und jeder Kunde, der das besonders schätzt, da freue ich mich. Und wenn einer ein Stück nicht schätzt, dann sind wir manchmal im Verkauf gar nicht so gut, ihm das unbedingt verkaufen zu wollen. Naja, aber ich meine, wenn man einen guten Ruf hat und Jahre über Jahre solche Stücke weitergegeben hat, dann findet man natürlich auch in zweiter und dritter Generation dann noch Fans, die dann hierher kommen und von ihnen dann wieder ein Lieblingsstück erwerben. Kommen Sie dann auch manchmal in Wohnungen, wo Sie sagen, ach ja, das hat mein Vater schon verkauft? Und also sehen Sie Ihre Tradition, Ihrer Familie und Ihres Geschäftes auch in den Wohnungen? Sind Sie da auch... Also wenn ich heute in Wohnungen komme, wo Personen schon ewig in Zeiten Teppiche gekauft haben, erkenne ich fast immer die Teppiche, die von uns stammen. Und das ist weil schön. Die so eine besondere Marke haben, die sind unverkennbar. Schön. Ob die jetzt vor 40, 50 oder 80 Jahren verkauft worden sind, das erkennen wir wieder. Und Sie haben natürlich auch drei Generationen von Wiesbadenern hier wahrscheinlich. Also es gibt Leute, die in diesen schönen alten Wohnungen weiterhin leben und auch weiterhin sammeln. Ja, die freuen wir uns immer, die schreiben wir auch ab und zu an, bekommen da gerade an Weihnachten einiges an Post. Die Leute sind immer noch zufrieden, obwohl sie es vor 40, 50 Jahren gekauft haben. Ja. Schreiben wir trotzdem an, um sie ein bisschen auf dem Markt, auf dem Laufenden zu halten. Ja, und ich bin gerade auf einem Teppich gelaufen, der also von einem Iraner verkauft wurde, einem jungen Mann. Und der ist also, da ist kaum noch Teppich übrig, aber es ist ein wunderschönes Erinnerungswert, also Objekt, ohne dass man jetzt sagt, ich muss jetzt in Hochflorigen was Neues haben oder so, sondern manche Menschen, die leben also damit wie mit einem guten Freund mit so Teppichen. Ja, der Teppich hat eine Geschichte und bekommt auch eine Geschichte. Das ist das Schöne. Ja. Und wenn der Teppich mal ein bisschen strapazierter ist oder ein paar Gebrauchsspuren hat, ist er trotzdem nicht weniger schön, sondern die Geschichte bleibt ja. Und Sie haben gesagt, lass es auch so, ne? Wasch ihn nicht unbedingt aus, denn vielleicht ist das Schöne die Patina, die er hat. Ja, wir restaurieren natürlich auch Teppiche und bringen sie wieder auf einigermaßen ansehnlicher heraus. Aber Überrestaurierung hat auch keinen Sinn. Darum lassen wir viel Original, damit die Schönheit dann auch wirklich auch sieht, dass er aus dieser Zeitepoche ist. Also wenn man das alles wieder neu macht. Ne? Mhm. Das ist wie mit dem Oldtimer. Da kann man auch alles neu machen und dann ist es dann sieht er immer noch aus wie alt, aber ist nicht mehr alt. Und so ist es auch mit dem Teppich. Mhm. Es ist eigentlich auch viel mit vielen Gebäuden, die dann wieder neu erstehen, obwohl sie im Krieg ja irgendwann mal platt gemacht wurden. Und man hat dann, man sagt, guck mal, das schöne alte Frankfurt und das ist das Neueste, was in Frankfurt ist, sind die alten Fachwerkhäuser. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Michel, für die Zeit und für die interessanten Ausführungen und wir hoffen, dass man bei Ihnen vorbeischaut auf der schönen Wilhelmstraße in Wiesbaden. Wir freuen uns über jeden, der sich für die Teppiche interessiert. Wir haben hier 4 Etagen, 600 Quadratmeter, ein Riesensortiment von der ganzen Welt. Einfach mal kommen und schauen und auch sich ein bisschen anstecken lassen von einem gewissen Teppichvirus. Gut, danke schön. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Neu, neu, neu. Lesen Sie gerne? Literaturecke mit Christine, Britta und Co. Ich empfehle Ihnen unsere neue Literaturecke. Eine Liste mit Buchempfehlungen von Christine, Britta und anderen Freundinnen. Jede Woche neu in unserem Blog. Machen Sie mit. Schreiben Sie uns zu Ihrem Lieblingsbuch, Bücher und anderes zu gewinnen. Wir freuen uns, wenn Sie bei unserem neuen Buchclub mitmachen. Leser und Leserinnen wie Sie, senden Sie uns Ihre Empfehlungen und sagen Sie uns, was Ihnen daran gefallen hat.